HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Funkkolleg Musik. Linke Hirnhälfte, rechte Hirnhälfte. Musik findet in beiden statt, im ganzen Gehirn und im ganzen Körper. Musik bewegt alles, innen und außen. Und sie verändert das Gehirn, schon von früh an. Wir brauchen Musik auch, um sprechen zu lernen. Funkkolleg Musik, Sinfonie des Lebens. Folge 3. Wie verarbeitet das Gehirn Musik? Neurowissenschaftliche Grundlagen von Regina Oehler. Wenn ein Pianist ein Klavierstück hört, dann werden automatisch seine Fingerrepräsentationen aktiviert, so als ob er selber dieses Stück gerade spielen würde, obwohl er selber die Finger gar nicht bewegt. Und ganz ähnliche Prozesse geschehen nicht nur bei Musikern, sondern auch bei Nichtmusikern. Wenn die eine Melodie hören, die raufgeht oder runtergeht, egal übrigens, ob es eine Musikmelodie oder eine Sprachmelodie ist, dann werden deren Kehlkopfrepräsentationen aktiviert in einer ganz ähnlichen Art und Weise, wie sie aktiviert würden, wenn sie selber so eine Melodie produzieren würden. Es sind wundersame Dinge, die in unserem Kopf vor sich gehen, wenn wir Musik hören. Musik hören beschäftigt das gesamte Gehirn und hat von Anfang an ganz erstaunlich viel mit Bewegung zu tun. Es ist, als ob wir unbewusst immer gleich mitsingen, mitmusizieren würden. Gebiete im Gehirn werden aktiv, die den Kehlkopf steuern, wenn wir singen oder sprechen. Gebiete im Gehirn werden aktiv, die die Fingerbewegungen koordinieren, wenn wir Klavier spielen. Wir hören Musik von Anfang an quasi mit unserem ganzen Körper, sagt Stefan Kölsch, Professor für Musikpsychologie an der FU Berlin. Das heißt, das Musikhören ist eben nicht Musikhören, sondern es ist immer auch Bewegen. Und das führt uns ja auch mit zu einer der wichtigsten Quellen der Musik. Es ist eigentlich der Tanz, es ist Bewegung in Gruppen. Es ist ja etwas, was die Gemeinschaft miteinander unternimmt und was dadurch auch die Gemeinschaft fördert. Eckhard Altenmüller, Direktor des Instituts für Musikphysiologie und Musikermedizin in Hannover. Wir hören Musik mit dem ganzen Körper und wir beschäftigen dabei das gesamte Gehirn. Wie verarbeitet das Gehirn Musik, ist der Titel dieser Funkkolleg-Folge. Er könnte auch heißen, wie arbeitet das Gehirn? Denn zum Musikhören und Musizieren gehören Wahrnehmen und Bewegen, Gefühle und Gedächtnis, Erwartungen bilden und sich überraschen lassen, lernen und sich verändern. Musik kann eigentlich jede Region im Gehirn aktivieren. Und diese Tatsache, dass Musik das kann, macht Musik für mich zu so einem idealen Werkzeug, sage ich jetzt mal, um das Gehirn zu untersuchen, um zu erforschen, wo und wie das Gehirn arbeitet. Für mich ist Musik das Trauminstrument zur Erforschung des Gehirns, sagt Stefan Kölsch, der zu den führenden Wissenschaftlern gehört, die die Neurobiologie der Musik erkunden. Also versuchen wir, die Fragen der Reihe nach zu stellen. Was passiert beim Musikhören im Gehirn? Wenn ich Flöte spiele, dann höre ich mich natürlich. Der Schall, der kommt einerseits durch meine Ohren in den äußeren Gehörgang. Dort wird er in dem Frequenzbereich zwischen etwa 300 und 1200 Hertz sogar noch verstärkt. Dann bringt er mein Trommelfell zum Schwingen. Das bringt dann wieder die Gehörknöchelkette zum Schwingen. Und dann wird die Flüssigkeit im Innenohr in Schwingung versetzt. Erzählt Eckhard Altenmüller. Er ist nicht nur Mediziner und Hirnforscher, er ist auch Flötist. Im Innenohr regen die Schwingungen die feinen Sinneshärchen an und die melden ihre Erregung weiter. Die Signale gehen dann über den Hörnerv zunächst in meinen Hirnstamm und da fangen dann mindestens 6 Umschaltstationen an, bereits vorzuverarbeiten. Das heißt, alles, was von meinem Innenohr zum Gehirn kommt, wird gewissermaßen erstmal nach bestimmten Kategorien gegliedert, wird unter bestimmten Aspekten angeschaut. Zum Beispiel der Tonanfang und das Tonende wird besonders bewertet. Oder auch die Saite, ob es vom linken Ohr stärker kommt als vom rechten Ohr. Oder auch die Klangfarbe, ob es ein heller oder ein dunkler Ton ist. Das heißt also, es passiert schon eine ganze Menge, bevor die Informationen schließlich in der Großhirnrinde ankommen, in der Schläfenrinde, also gar nicht so weit entfernt von unseren Ohren. Dort liegen die Gehirnabschnitte, die die Wissenschaftler als primäre Hörrinde bezeichnen. Und wenn wir da sind, haben wir ein schon hochgradig vorverarbeitetes Signal. Und es ist so, dass vom linken Ohr kommt etwas mehr zur rechten Schläfenrinde, vom rechten Ohr kommt etwas mehr zur linken Schläfenrinde. Und jetzt haben wir zunächst mal die Erregung der primären Hörzentren. Die geben so zunächst also wieder Tonhöhe, Lautstärke und so weiter. Aber dass aus meinem Flötenklang jetzt eine Art Sonatenthema oder eine Art gebrochener Dreiklang entsteht, ein schönes harmonisches Gebilde in der Zeit, dazu benötigen wir noch weitere Hirnregionen, die in der Umgebung der primären Hörrinde im Schläfenlappen liegen. Und das sind die sogenannten sekundären und tertiären Hörrindengebiete, ebenfalls benachbart im Schläfenlappen. Und die machen dann die Gestaltwahrnehmung. Die machen dann gewissermaßen aus den einzelnen Tönen und Klängen die wirkliche Musik. Und dann wird natürlich dieser gesamte hochkomplizierte Vorgang noch verknüpft mit all den anderen Sinnen, die ich habe. Ich sehe ja die Flöte, also wird auch mein Gesichtssinn angesprochen. Ich bewege mich zur Flöte, also wird auch meine Sensomotorik mit angesprochen. Ich plane, während ich Flöte spiele, den nächsten Ton, also wird auch mein vorderes Stirnhirn angesprochen. Ich bewerte die Emotionen meiner Töne, also wird mein limbisches System, das Emotionssystem angesprochen, und dann können Sie sich vorstellen, ich mache ein paar Töne und mein ganzes Hirn ist gewissermaßen schon schwer am Arbeiten. Das ganze Gehirn? Und wie ist es mit den Unterschieden zwischen der rechten Gehirnhälfte und der linken? Lange war die Faustregel populär: links Sprache, rechts Musik, links analytisch, rechts ganzheitlich. Und je analytischer jemand Musik hört, je mehr er auf Strukturen und Details in einem Stück achtet, desto mehr ist die linke Gehirnhälfte aktiviert. Ganz falsch ist diese Vorstellung nicht, meint Eckhard Altenmüller. Also nach wie vor gilt die Faustregel, musikalische Laien haben stärkere Aktivierung der rechten Hirnhälfte, musikalische Profis eine stärkere Aktivierung der linken Hirnhälfte, aber sind bei beiden, Laien und Profis, immer beide Hirnhälften mit beteiligt. Dabei gibt es anscheinend eine deutliche Arbeitsteilung zwischen den beiden Hemisphären. Links, im linken Schläfenlappen, wird der Rhythmus eines Stückes verarbeitet, rechts, im rechten Schläfenlappen, der Takt, das Metrum. Links wird das gemacht, was Stück für Stück, Punkt für Punkt abgearbeitet wird, gewissermaßen lokal gearbeitet wird, rechts wird das globale Ganze gesehen. Und das erkläre ich meinen Studenten immer am besten so: wenn sie in ein Gesicht schauen, dann sehen Sie natürlich die Augenfarbe, die Pupillenfarbe, Sie sehen die Brauenform, Sie sehen die Nasenform, Sie sehen die Hautfarbe, die Lippen, Sie sehen die Wangen, das Haar. Alles das kann man schön beschreiben. Das ist linkshemisphärische Wahrnehmung eines Gesichts. Aber wenn ich dann dieses Gesicht am Abend am Bahnhof von Weitem wiedersehe, dann erkenne ich sofort das Gesicht als solches, ohne dass ich überhaupt weiß, was für eine Augenfarbe war es eigentlich. Und das ist eben die rechtshemisphärische Art und Weise, ein Gesicht zu sehen. Links der Rhythmus, das Kleinteilige, Spezielle. Rechts der Takt, der das ganze Stück prägt. Die rechte Hirnhälfte, die Takthälfte, steuert die linke Körperhälfte, also den linken Arm und das linke Bein. Und deshalb klopfen die meisten Menschen den Takt mit dem linken Fuß. In der linken Seite habe ich dann das Metrum und in der rechten Seite habe ich den Rhythmus. Und deshalb, sagt Eckhard Altenmüller, sind auch beim Klavier die tiefen Töne links und die hohen Töne rechts angeordnet. Zum Beispiel im Klavier die tiefen Töne und die, wenn man so möchte, der Zeitrahmen ist in der linken Hand, das ist die rechte Hirnhälfte, während die Kleinfigurationen sind in der rechten Hand, das ist die linke Hirnhälfte. Und wie wird aus einer Folge von Tönen eine Melodie? Das geht nur mit Hilfe des Gedächtnisses, genauer mit Hilfe gleich mehrerer Gedächtnisse. Ein ganz kurzes Gedächtnis, das sogenannte echotische Gedächtnis, in dem Klänge für wenige Augenblicke, Sekunden gehalten werden, aber auch das sogenannte Arbeitsgedächtnis, in dem wir Informationen für etwas längere Augenblicke aufrechterhalten können. Also beispielsweise wollen Sie am Ende des Satzes noch wissen, was ich am Anfang des Satzes gesagt habe, um das, was ich am Ende des Satzes sage, mit dem in Verbindung zu bringen, was am Anfang war. Und dafür brauchen Sie das Arbeitsgedächtnis. Erklärt Stefan Kölsch, Musikpsychologe, Musiker und Hirnforscher. Und dann gibt es das musikalische Langzeitgedächtnis. Wir können uns an Musikstücke erinnern, an ihren Titel, daran, wo und mit wem wir sie zuletzt gehört haben, welche Gefühle sie in uns ausgelöst haben. Das auditorische, sensorische oder das echotische Gedächtnis, von dem ich vorher sprach, kennen Sie vielleicht aus Augenblicken, wo Sie konzentriert gearbeitet haben und jemand kommt zur Tür rein und sagt etwas zu Ihnen und erst ein paar Sekunden später bemerken Sie, dass da jemand überhaupt etwas gesagt hat. Und obwohl das schon ein paar Sekunden vorbei ist, dass die Person etwas gesagt hat, klingt das in ihrem Gehirn aber noch nach. Das ist also Aktivität des auditorischen, sensorischen Gedächtnisses. Erst dieser Nachklang macht es uns möglich, überhaupt einzelne Wörter zu verstehen oder kleine Melodien zu erfassen. Also da, da, da, da, die, die, da müssten Sie ja auf der Quinte oben erstmal wissen, dass vorher noch Töne da waren und dass die so langsam raufgingen, um das zu einer Gestalt zusammenzusetzen, die nach oben geht. Auch beim Gedächtnis gibt es wieder Rechts-Links-Unterschiede. Und auch hier gilt, große Zusammenhänge werden eher rechts gespeichert, Details eher links. Aber anscheinend sind wir bei der Musik da nicht so streng und genau wie bei der Sprache. Da liegen die wesentlichen Sprachzentren für die genaue Analyse in der linken Hemisphäre. Bei der Musik kann sich unser Gehirn wesentlich mehr Flexibilität erlauben. Es ist so, bei der Sprachverarbeitung gibt es mehr Regionen, die gewissermaßen notwendige Bedingungen für Sprachverarbeitung sind und die intakt sein müssen, um Sprache verarbeiten zu können. Dazu gehören eben die klassischen sogenannten Sprachzentren in der linken Hirnhälfte, bei den Rechtszentren. Bei der Musikverarbeitung ist das sehr, sehr viel variabler. Zum Beispiel eben komponieren ohne Sprachfähigkeit ist durchaus möglich. Es gibt aber auch wiederum Menschen, die haben einen Schlaganfall mit einem Sprachverlust und haben gleichzeitig auch den Musikverlust dabei. Sie sehen eine hohe Variabilität bei den musikalischen Ausfällen, den sogenannten Amusien. Wir haben Untersuchungen gemacht über längere Monate, wie sich die Musikwahrnehmungsstörung nach einem Schlaganfall entwickelt. Und wir konnten zeigen, dass über 70% der Betroffenen sind nach einem Jahr beschwerdefrei. Und das spricht dafür, dass andere Zentren im Gehirn möglicherweise Funktionen übernehmen können. Und das wiederum spricht dafür, dass vielleicht die Musik nicht an so spezifische neurologische Substrate, an bestimmte Nervenzellregionen gebunden ist wie die Sprache. Sagt der Neurologe und Musiker Eckart Altenmüller und treibt seine Überlegungen noch einen Schritt weiter. Was bedeutet es, dass unser Gehirn bei der Musik flexibler ist als bei der Sprache? Heißt das, dass unsere Fähigkeit, Musik zu machen und Musik wahrzunehmen, entwicklungsgeschichtlich sehr viel älter ist als unsere Sprachbegabung? Wir wissen ja, dass mit zunehmender Menschwerdung die Spezialisierung des Gehirns zunimmt. Und dass mangelhafte Spezialisierung eigentlich eher dafür spricht, dass es eine sehr alte Leistung ist. Man muss bei der Musik allerdings unterscheiden, dass es eben möglicherweise mehrere Quellen des musikalischen Wahrnehmens gibt. Vielleicht ein sehr altes, affektives Signalsystem, was wir auch schon kennen in unseren Ausrufen, in Vokalisationen, in Schreckmomenten, in Schreien, in Babyschreien, das ursprünglich und unmittelbar ist und dann vielleicht darüber aufgebaut ein seit wenigen Jahrzehntausenden bestehendes, hocheffizientes, emotionales Signalsystem, was man als eine Erfindung betrachten könnte, so wie eben auch der Mensch irgendwann das Feuer gezähmt hat und das Feuer erfunden hat. Eckart Altenmüller vermutet, dass der Ursprung der Musik nicht homogen ist, sondern dass zu bestimmten Zeiten bestimmte Komponenten in der Musik dazukamen und dann zu einer Einheit verschmolzen. Und entsprechend vielfältig sind die Gefühle, die Musik in uns auslösen kann. Von ganz basalen Emotionen wie Angst und Schrecken bis hin zu Gefühlen, die viel mit der Lust am intellektuellen Spiel zu tun haben. Am Spiel mit Hörgewohnheiten und Hörerwartungen zum Beispiel. Musik hören und Musik machen ist ja immer auch gewissermaßen die Antizipation von Klängen und von Aktionen. Und diese Antizipation wird dann manchmal geschickt getäuscht oder geschickt leicht verändert, sodass dann etwas Witziges, Auflösendes entsteht. Darin unterscheidet sich ja die gute Musik von der nicht so guten Musik. Die nicht so gute Musik ist vorhersehbarer und wird dann irgendwann im Kaufhaus so vorhersehbar, dass wir es gar nicht mehr hören, wenn die richtig gute Musik birgt ja immer dann plötzlich völlig neue Lösungen für unser Ohr. Und das wird dann durch unser Emotionssystem belohnt. Und wenn es ganz toll ist, dann kriegen wir eine Gänsehaut. Und diese Gänsehaut führt dann zu einer massiven Ausschüttung auch von Endorphin, also von diesen Hormonen, die gewissermaßen Glücksgefühle, Wohlgefühle und eben auch die Gänsehaut dann programmieren. Manchmal ist es nicht wirklich überraschend, was Hirnforscher uns zum Thema Musikhören zu sagen haben. Wenn Musik starke Gefühle auslöst, ist das limbische System aktiv. Das hätte man sich denken können. Schließlich spielt das limbische System in unserem Gefühlsleben immer eine Schlüsselrolle. Eine echte Sensation wäre es nur gewesen, wenn das limbische System für Emotionen in der Musik keine Bedeutung gehabt hätte. Aber manchmal wissen Hirnforscher tatsächlich mehr. Manchmal können sie ganz unvermutet alte Debatten neu beleben. Ist Musik eine Sprache? Lässt sich also ihre Bedeutung festlegen? Musik ist sehr viel mehr Sprache, als wir das gemeinhin denken, sagt der Psychologe und Hirnforscher Stefan Kölsch. Jeder einzelne Ton kann eine bedeutungstragende Information vermitteln. Beispielsweise kann ein Ton klingen dumpf oder hell oder spitz oder warm oder kalt oder schokoladig oder sahnig etc. Und wir können im Gehirn Prozesse der Bedeutungsverarbeitung anhand bestimmter elektrophysiologischer Signaturen messen. Und zwar mit Hilfe des EEGs. Dafür müssen die Versuchspersonen eng anliegende Kappen mit Elektroden aufsetzen. So lassen sich mit einer sehr guten zeitlichen Auflösung Hirnströme aufzeichnen und die Hirnstrombilder erlauben Rückschlüsse darauf, wie das Gehirn Informationen verarbeitet. Da gibt es zum Beispiel einen charakteristischen Ausschlag, wenn die Versuchspersonen Sätze und Wörter zu lesen bekommen, die nicht zueinander passen. Denken Sie zum Beispiel an einen Satz wie »Seine Blicke schweiften in die Ferne«. Wenn Sie dann das Wort »Weite« lesen, dann sagt Ihr Gehirn, ah, das passt semantisch oder von seiner Bedeutung her dazu. Und wenn Sie das Wort »Enge« lesen, dann sagt das Gehirn, Moment, das passt eigentlich nicht so sehr zu dem, was ich vorher gehört habe. Ja, und der Ausschlag, den wir dann im Gehirn sehen, ist die sogenannte N400-Komponente. Und wir konnten zeigen, dass diese N400-Komponente nicht nur in einer Sprachbedingung evoziert werden kann, sondern eben auch in einer Musikbedingung. Von Tönen, Akkorden oder kleinen Musikstückchen. Zum Beispiel von diesem. Dieses Musikstück hört sich zum Beispiel eher wie Weite an. Zum Beispiel, weil die Intervalle in weiter Lage gesetzt sind. Oder es hört sich eher an wie Enge, weil viele dissonante Intervalle, die in enger Lage sich befinden, darin vorkommen. Und wenn Sie dann einer Versuchsperson auf das Musikstück, das sich wie Weite hin anhört, auf dem Bildschirm das Wort Weite zeigen, dann findet das Gehirn, dass das besser passt zu dem vorherigen Kontext, als wenn Sie nach diesem Musikstück das Wort Enge zeigen. Und das ist ganz ähnlich, wie wenn Sie diese Wörter zeigen nach einem Satz, der semantisch eher das Wort Weite oder eher das Wort Enge primet oder vorbereitet. N400 heißt die charakteristische Welle deshalb, weil sie 400 Millisekunden nach der Darbietung des unpassenden Wortes oder Klanges entsteht. Das heißt, aus den Gehirnaktivitäten lässt sich auslesen, ob jemand etwas passend findet oder nicht. Und Stefan Kölsch ist überzeugt, dass er so musikalischer Bedeutung auf die Spur kommen kann. Nicht nur, was weit und eng angeht. Was passiert im Gehirn beim Üben? Ich übe eigentlich jeden Tag, wenn es mir die Zeit erlaubt und nicht gerade irgendwo unterwegs bin. Es ist für mich ein Bedürfnis und eine Freude, sagt der Flötist Eckart Altenmüller. Für den Hirnforscher Eckart Altenmüller ist das Üben noch sehr viel mehr. Eine schier unerschöpfliche Quelle der Erkenntnis. Es waren Studien mit Musikern, die vor 15 Jahren gezeigt haben, wie unwahrscheinlich plastisch unser Gehirn ist. Seitdem gibt es viele faszinierende neue Befunde. Und sie alle zeigen: Gehirnregionen, die beim Musizieren intensiv gefordert werden, vergrößern sich. Zum Beispiel die Regionen, die für die einzelnen Finger der rechten und der linken Hand zuständig sind. Wer als Pianist oder Flötist seine Fingerfertigkeit trainiert, der hat in den Landkarten seiner Großhirnrinde mehr Platz für seine Hände. Als ich angefangen habe mit Flöte spielen, da war ich so etwa 10 Jahre alt, da hatte ich sicher noch keine so groß ausgeprägten Handregionen, wie ich es dann später habe. Das Besondere beim Flötenspielen bei den meisten Musikinstrumenten ist ja, dass wir auch Finger, die sonst vernachlässigt werden, nämlich kleiner Finger und Ringfinger, sehr präzise im Millisekundenbereich links und rechts abstimmen müssen. Und das führt dazu, dass in der sensomotorischen Hirnrinde, dass dort die Handregionen vergrößert werden. Gleichzeitig wird auch die Vernetzung zwischen der linken und der rechten Hirnhälfte, nämlich zwischen der rechten und der linken Hand, verbessert, weil gerade ein Flötist muss sich eben enorm kontrollieren, dass die beiden Finger sich im Millisekundenbereich in beiden Händen präzise zusammen oder gegenläufig bewegen. Sonst gibt es Quietscher und Fehltöne. Und das sind alles Dinge, die wir im Lauf des Übens mühsam erlernen müssen. Und dabei reagiert eben unser Gehirn. Und es wird also nicht nur jetzt die Handregion größer, es werden auch Regionen größer, die dem Hören dienen. Also auch diese primäre Hörrinde ist größer. Es werden auch Regionen größer, die interessanterweise der Planung dienen, speziell im präfrontalen Kortex. Und das zeigt, Üben fordert und formt das gesamte Gehirn. Je früher jemand damit beginnt, ein Instrument zu lernen und je ausdauernder er übt, desto ausgeprägter sind die Veränderungen im Gehirn. Aber unser Gehirn bleibt ein Leben lang plastisch. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel anfangen, mit, sagen wir, im Alter von 40, 50 Jahren ein Musikinstrument zu lernen, auch dann werden wir noch spezielle Anpassungen der Vernetzung, spezielle Anpassungen auch der Nervenzellstrukturen haben, die eben in der Zwischenzeit, wie man weiß, lebenslang anhalten. Diese Plastizität hat allerdings auch ihre Nachteile. Wer nicht übt, verliert, was er sich erworben hat. Also das eine ist schon so, dass wir natürlich etwas für den Erhalt der Feinmotorik tun müssen und da müssen wir eine gewisse Zeit einsetzen. Der zweite Punkt, der aber auch von Bedeutung ist und das betrifft vor allem Berufsmusiker, ist, dass zu viel Üben eventuell auch zu negativen Folgen und sogar zu Krankheiten führen kann. Damit muss ich mich hier in meinem Institut leider sehr stark befassen, nämlich Störungen der feinmotorischen Kontrolle, die dadurch entstehen, dass die Vergrößerung der Zentren so überhand nimmt, dass die einzelnen Finger nicht mehr präzise genau angesteuert werden können und dass es dann zu Fehlbewegungen kommt. Ein zu viel schadet also auch beim Üben. Das richtige Maß an Üben aber führt dazu, dass im Gehirn sehr viel mehr Prozesse automatisch und damit mit weniger Energieaufwand ablaufen können. Die Handregionen sind dann zwar größer, aber weniger aktiv als bei untrainierten Musikern. Und zwar interessanterweise auch dann bei anderen Tätigkeiten, die zum Beispiel gar nicht mit dem Instrumentalspiel zu tun haben. Wenn Sie also einen Pianisten haben und Sie untersuchen ihn am PC, während er irgendwie einen Brief schreibt, dann hat er auch da in seinen Handregionen eine geringere Aktivierung. Und das zeigt eigentlich nur, dass eben die Neurone optimiert sind und sie mit weniger Aufwand, wenn man so möchte, mehr erreichen können. Und das erst macht wirkliches Musizieren möglich. Was passiert im Gehirn beim Musizieren? Viele Musiker berichten das, dass sie, und auch Amateurmusiker berichten das, dass sie in dem musikalischen Vorgang einen Verlust des Zeiterlebens haben oder ein verändertes Zeiterlebens haben, dass Dinge gelingen, die früher überhaupt nicht gelungen sind und dass sie gewissermaßen vollkommen in diesem musikalischen drin versunken waren, dass sie die Zeit nicht mehr gespürt haben. Und das ist eben ein Erleben, das man als Flow-Erleben kennt. Und das Interessante am Flow-Erleben ist schon, dass es prinzipiell eigentlich auch in vielen anderen Situationen stattfinden kann. Ich beispielsweise kann durchaus auch Flow-Erleben, wenn ich an einem Artikel schreibe. Und was das Wesen dieser ganzen Flow-Situation ist, ist, dass eigentlich unser Organismus Unsicherheit in Sicherheit überführt. Und der Prozess der Verwandlung von Unsicherheit in Sicherheit wird als Flow-Erleben von unserem Belohnungssystem belohnt. Wir verlieren die Zeitgefühle dafür und wir sind mit einem hohen Glücksgefühl, das irgendwo sich im Hintergrund hält, das uns aber tief befriedigt erfüllt. Was genau sich dann an der Arbeitsweise unseres Gehirns ändert, ist noch längst nicht erforscht. Experimentell das Gelingen zu untersuchen, ist sehr viel schwieriger als Misslingendes zu studieren. Was im Gehirn passiert, wenn uns beim Musizieren ein Fehler unterläuft, dazu lässt sich einiges sagen. Eckhard Altenmüller. Wir haben das Gehirn untersucht, wenn hochgeübte Pianisten Fehler machen. Das heißt, die kamen bei uns ins Labor, mussten 1,5 Stunden Klavier spielen Und dann haben wir nur die Töne betrachtet, bei denen sie sich verspielt haben. Da zeigt sich, dass das Gehirn schon bevor die Impulse am Finger sind, meldet, um Gottes Willen, der nächste Ton geht daneben. Das erkannte die Hannoveraner Arbeitsgruppe an charakteristischen Veränderungen in den EEGs der Musiker. Die Hirnstromkurven zeigen auch, wo diese Fehlervorhersage erfolgt. Das zeigt sich eben genau ganz vorne in der Mitte des Stirnhirns, dort, wo wir etwas haben, was man eigentlich so dieses Handlungsüberprüfung oder dieses Selbstmonitoring bezeichnet, wo wir gewissermaßen laufend überprüfen, ob das, was wir tun, auch dem entspricht, was wir tun sollten. Es gibt sowas schon auch bei anderen Tätigkeiten. Interessanterweise gibt es eine andere nicht musikalische Tätigkeit, die genauso kompliziert ist, nämlich das Sprechen. Und wenn ich lange spreche und mich dabei verspreche, kommt schon bevor der Versprecher meine Zunge gewissermaßen verlässt, ein Signal im Gehirn, das sagt, okay, das nächste Wort, die nächste Silbe wird falsch sein. Aber dann ist es schon zu spät für eine Korrektur. Für Eckart Altenmüller verraten diese Fehlerpotenziale im EEG viel über das Wesen von Musik. Für ihn zeigen sie sogar, warum Musizieren etwas spezifisch Menschliches ist. Ist so ein erster Hinweis dafür, dass eigentlich unser Gehirn, bevor der Ton da ist, eigentlich schon alles im Wesentlichen voraussieht und im Grunde alles Wesentliche auch schon voraushört und vorausfühlt und eben plant. Und das ist eben wahrscheinlich auch das, was beim Musikmachen eben auch das macht, warum nur Menschen wirklich Musik machen können, eben das Antizipieren, das Planen. Das ist der entscheidende Punkt dabei. Nur wir Menschen können wirklich Musik machen, sagt Eckart Altenmüller. Und gleichzeitig brauchen wir die Musik, um wirklich zu Menschen zu werden. Davon ist Altenmüllers Berliner Kollege Stefan Kölsch überzeugt. Schon das Neugeborene ist in der Lage, hochdifferenziert und ganz empfindlich akustische Informationen wahrzunehmen. Natürlich kommt es noch nicht mit dem ganzen Wissen über Musik, syntaktische Regularien und ob ein Song jetzt eher aus der Kirche kommt oder aus dem Fußballstadion, ja. Aber schon das Neugeborene ist sehr empfindlich für Klänge. Das können wir anhand von EEG und anhand von funktionellen Kernspinnstudien zeigen. Und schon in frühestem Alter interessiert sich unser Gehirn sehr für Musik. Und schon im frühesten Alter sind wir alle schon sehr musikalisch. Und das ist auch gut so, weil wir diese Fähigkeit unseres Gehirns brauchen, um Sprache zu lernen. Wir lernen Sprache anhand der musikalischen Informationen von Sprache. Und ein Glück, dass wir alle so musikalisch sind und dass das menschliche Gehirn so musikalisch und so intelligent ist, denn anders könnten wir gar nicht erst Sprache erlernen. So aber ermöglicht uns die Musik beides: Dinge und Zusammenhänge klar zu benennen und über sie hinauszuweisen. Wie verarbeitet das Gehirn Musik? Neurowissenschaftliche Grundlagen. Das war die dritte Folge des Funkkollegs Musik, Sinfonie des Lebens. Autorin der Sendung war Regina Oehler. Das Funkkolleg Musik erreichen Sie über das Internet funkkolleg.de. Bei funkkolleg.de finden Sie auch einen Hinweis zur begleitenden Website funkkollegmusik.de. Diese Website enthält zum Thema jeder Sendung vertiefende Informationen, Audios, Videos, Texte und Literaturangaben. Alle, die sich privat oder beruflich für die zertifizierte Fortbildung interessieren, können sich dort anmelden bis Anfang Februar 2012. Seien Sie hierzu herzlich eingeladen. Zum Funkkolleg Musik ist unter dem Titel Sinfonie des Lebens im Schott Verlag ein Begleitbuch erschienen mit ergänzenden Texten zu den einzelnen Themen des Funkkollegs Musik in HR2 Kultur. Das Buch kostet 17,99 Euro und ist im Buchhandel erhältlich. Diese und viele weiteren Angaben finden Sie unter funkkolleg.de. Außerdem finden Sie dort auch die Begleitveranstaltungen der Volkshochschulen in Hessen. Alle Sendungen sind auch auf CD erhältlich. Nähere Informationen gibt es beim Hörertelefon 069 1555 100. HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.